Radio Piepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronics XXL in Lüdinghausen. Euronics. Best of Electronics. We don't care, we're still the off the chain. We make a stand, never give up. Nobody can stop, let's rock and drop. Still move to the top, that's how we roll. Don't mind, just keep on go. If the world would end tomorrow, listen to the song that changed sorrow into joy, the breaking point. I wanna hear you make some noise. Tonight is the night to feel free. Yeah, what's gonna happen? We will see. Positive and full of energy. 2012, just follow me. Oh. От разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. От разных бед в нашем доме поселился замечательный сосед. Мы с соседями не знали и не верили себе, что у нас сосед играет на кларнете и трубе. We'll be right back. Der Radio Kieben Karl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. I'm

80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. You'll never see me again. Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Dass Sie gerade wieder Radio Kiepenkerl hören. Wussten Sie, dass Sie damit zu einer echt großen Familie gehören? Ja, denn Sie und die meisten Menschen im Kreis Coesfeld haben eins gemeinsam. Sie lassen sich morgens von Radio Kiepenkerl wecken. Das ist das Ergebnis der neuesten Reichweitenanalyse für Radiostationen in Deutschland. Radio Kiepenkerl ist der meistgehörte Sender im Kreis Coesfeld. Und das mit deutlichem Abstand vor allen anderen empfangbaren Radiosendern. Und auf diese große Familie sind wir mächtig stolz. Schön, dass Sie uns zur Nummer 1 gemacht haben. Vielen Dank dafür. Und wir bitten Sie, auch in den nächsten Wochen Ihre Meinung zu sagen bei der unabhängigen Umfrage zur Mediennutzung. Wenn's Telefon klingelt, sag Ja zu deinem Radio im Kreis Coesfeld. Radio Kiepenkerl. Ich suche dieses Teil. So ein Dingsbums. Sie wissen schon, mit den drei Pinökeln dran. Eins rot, eins gelb, eins weiß. Wo man dann diese Nupsis reinsteckt. Haben Sie das? Selbstverständlich. Brauchen Sie die Nupsis auch oder haben Sie die bereits? Wir verstehen unsere Kunden. Bei Euronix XXL in Lüdinghausen erwarten Sie ausgebildete Fachkräfte und beste Produkte zu besten Preisen. Euronix. Best of Electronics. Platz hast du! Platz! Wir brauchen Platz! Lagerverkauf in der Radwelt Coesfeld. 20-44% Rabatt auf Restposten, Auslaufmodelle und Einzelstücke. Großer Lagerverkauf jetzt in der Radwelt Coesfeld. Braucht Ihr Jaguar ein paar Streicheleinheiten? Lassen Sie die Jaguar-Service-Profis vom Autohaus Leifkes ans Werk. Flexible Termine, geschulte Mechaniker, modernste Diagnose- und Reparaturtechnik, Originalteile sowie attraktives Zubehör. Der neue Jaguar-Service für Coesfeld. Nur im Autohaus Leifkes. Leifkes.com. Radio Kiepenkerl am Wochenende. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits mit Best of Electronics. Viel Spaß wünscht Euronix XXL in Lüdinghausen. Euronix. Best of Electronics. Can burn.

excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Komm, wir gehen noch tanzen, so richtig wild bis in die Puppen und dann gehen wir noch... Alter, hast du schon wieder zu viel Cola getrunken? Ach, Uschi, war doch im Angebot. Was? Nur morgen bei Netto-Marken-Discount Coca-Cola, die 2-Liter-Flasche für nur 1,11 Euro plus Pfand. Und helle Tafeltrauben, der 2-Kilo-Karton für nur 2,49 Euro. Netto-Marken-Discount. Rüsselsheim. Die Opel-Aktionsmodelle gibt's jetzt mit Preisen zum Abfahren. Zum Beispiel der Opel Astra. Sieger im Dekra-Qualitätsreport 2012. Mit MP3-Radio, Klimaanlage und Zentralverriegelung schon ab 13.990 Euro. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Jetzt live bei allen teilnehmenden Opel-Partnern oder unter opel.de. Opel. Wir leben Autos. Hören Sie zu und wiederholen Sie. Einen schönen guten Abend. So, das Ganze auf Finnisch bitte. Hiva Ilta. Ja. Und nun, wie geht es Ihnen? Mieten, Mene. Lassen Sie sich doch lieber richtig finnisch unterhalten. Wie die beste Musik vom besten finnischen Export aller Zeiten. Sunrise Avenue. Live am 18. Oktober in der Stadthalle Bielefeld. Präsentiert von Ihren NRW-Lokalradios. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren. Kulthits und das Beste von heute. Lokalradio. Der beste Mix. Jetzt. Warum in seinem Namen? Wir heißen selber auf. Dann stehen wir für unsere Dramen. Er wird viel zu oft gebraucht. Alles ohne. Welche Armee ist heilig? Du glaubst nicht besser als ich. Die Bibel ist nicht so mein Igel. Die Erde ist unsere Pflicht. Sie ist freundlich. Freundlich wie er nicht. Ein Stück vom Himmel. Ein Platz von Gott. Ein Stuhl im Orbit. Wir sitzen alle in einem Boot. Bist überdacht von einer grandiosen Welt. Religionen sind zu schonen, die sind für Moral gemacht. Da ist nicht eine Ehre leer. Kein Gott hat klüger gedacht, ist im Vorteil. Im Vorteil, welches Ideal heiligt die Mittel. Wer löscht jetzt den Brand? Haben sich blindwütig verrannt. Alles unendlich. Warum unendlich? Krude Zeit. Ein Stück vom Himmel. Ein Platz vom Gott. Ein Stuhl im Orbit. Wir sitzen alle in einem Boot. Hier ist dein Heim. Dies ist dein Ziel. Du bist ein Unikat. Das ist ein eigenes Orakelspiel. Es wird zu viel geglaubt, zu wenig erzählt. Es sind Geschichten, sie einen diese Welt. Nöte, Legenden, Schicksale, Leben und Tod, Glück. Wir machen vieles richtig, doch wir machen's uns nicht leicht. Die Erde ist freundlich, warum wir eigentlich nicht? Sie ist freundlich, warum wir eigentlich nicht? Es ist 21 Uhr.